Herr Dürrematt, im Archiv des Studios Bern habe ich einen Brief gefunden. Sehr geehrter Herr Bringolf, mein Name wird Ihnen unbekannt sein und es sind dann auch wenige, die ihn kennen. Wenn ich Ihnen ein Hörspiel zusende, so nur deshalb, weil mich das Hörspiel als neue künstlerische Möglichkeit interessiert, die noch viel zu wenig in Betracht gezogen wird. Kommt Ihnen der Brief bekannt vor? Ja, der ist offenbar von mir. Und der wurde im Jahre 1946 geschrieben. Und das war das Hörspiel Der Doppelgänger. Das habe ich dann eingesandt und Herr Bringolf hat es abgelehnt. Und es ist dann sehr viel später, eigentlich als mein letztes Hörspiel, merkwürdigerweise gesendet worden, und zwar vom Norddeutschen Rundfunk. Aber so bis ins Jahr 1960 hätte Dürrematt müssen warten, bis sein erstes Radiostück inszeniert worden ist. Er ist unterdessen dann schon zu einer bekannten Grösse geworden. Sein Theaterstück «Der Besuch der alten Dame» ist ein Mega-Erfolg, genauso wie der Kinofilm «Es geschah am helllichten Tag» mit dem Heinz Rühmann, wo auf dem Krimi «Das Versprechen» basiert. Und so hört man dann auch im Hörspiel «Der Doppelgänger» den Dürrematt als einen selbstbewussten Autor, der eine fast albtraumhafte Geschichte um Recht und Gerechtigkeit entwickelt. Ein Krimi sozusagen, der im Kopf spielt. Gute Unterhaltung. Sie haben mir versprochen, eine Geschichte zu erzählen, Herr Hörspielautor. Ich bitte Sie darum. Ich verfüge über viele Stimmen und ich darf sagen, dass es gute Stimmen sind. Ich habe Ihnen versprochen, eine Geschichte zu erzählen, Herr Hörspielregisseur. Es ist eine dunkle Geschichte, die mir auf dem Herzen liegt, und eine seltsame. Doch muss ich gestehen, dass ich nicht viel mehr von ihr weiß als das Motiv. Es macht aber nichts. Eine Handlung stellt sich immer zur rechten Zeit ein. Vorsicht! Ich bin verpflichtet, den Hörern ein geordnetes Spiel zu bieten, und eine verworrene Handlung wäre peinlich. Soweit es möglich ist, werde ich daran denken. Ich bitte Sie darum. Ich denke mir einen Mann. Sein Name? Der Name ist gleichgültig. Er ist ein Mensch wie jeder von uns. Sein Beruf und seine Stellung unter den Menschen? Unwichtig. Darf ich wenigstens das Land wissen, in welchem er lebt? Nebensächlich. Irgendwo muss er doch leben. Nun gut. Denken wir uns eine weite Hügellandschaft, sich irgendwo in trostlose Gebirge verlierend und dämmerhafte Seen, eine verlorene Großstadt vielleicht und anderswo Tannenwälder und eine unermessliche Ebene. Alles nun überglänzt von einem halbierten Mond zwischen jagenden Wolken. Wie im Traum. Wie im Traum. Dann ein Zimmer, in welchem der Mann schläft. Bitte? Es ist nur dreierlei bedeutend. Die Nacht um ihn, die Einsamkeit seiner Seele und der Abgrund des Schlafes, in den er versunken. Sie schweigen? Es fällt mir schwer, die Geschichte zu erzählen, aus Furcht, nicht verstanden zu werden. Und es ist wichtig, dass ich verstanden werde. Ich werde fragen, wenn ich Sie nicht verstehe. Fragen Sie und Sie werden mir helfen. Sie dürfen beruhigt sein. Vor ihm, dem Schlafenden, zwischen dem Licht und dem Bett, sitzt sein Doppelgänger, der ihn betrachtet als dunkler Schatten vor der schwach brennenden Lampe. Sein Doppelgänger? Sie scheinen dieses Motiv nicht zu lieben. Es ist ungewöhnlich und ich liebe es nicht, weil es oft zu billigem Spuk missbraucht worden ist. Es würde mir großes Unrecht geschehen, wenn meine Geschichte so aufgefasst würde. Ich weiß von der Ehrfurcht, mit der ein solches Motiv behandelt sein will. Dies wäre der Ausgangspunkt der Handlung. Sind Sie damit nicht einverstanden? Sie wissen, dass ich mein Unbehagen geäußert habe. Ich bitte Sie, die Erzählung fortzusetzen. Gut. Ich brauche aber dafür eine ruhige Männerstimme, in der wir eine gewisse Furcht zu hören vermeiden. Der Doppelgänger sollte eine andere Stimme haben, bestimmt und groß. Wie Sie es wünschen. Durch ein Geräusch erschreckt erwacht der Mann und schaut nach seinem Doppelgänger, den er nicht erkennt. Er liegt unbeweglich, von der ersten Furcht gelähmt, sodass er nur langsam die Sprache findet. Dann aber spricht er ruhig und deutlich. Wer sind Sie? Sie sollen nicht fragen. Was wollen Sie von mir in dieser Nacht? Das werden Sie sehen. Sie sind ein Dieb? Nein. Warum sind Sie gekommen? Um Ihnen zu sagen, dass Sie zum Tode verurteilt worden sind. Sie kommen in der Nacht zu mir und sitzen an meinem Bett. Ich kenne Sie nicht und Sie sagen, dass ich zum Tode verurteilt worden bin. Es ist so. Wer hat mich zum Tode verurteilt? Ich kenne das Gericht nicht. Weshalb? Ein Mensch wurde getötet. Halt, ich muss protestieren. Ich kann Sie nicht daran hindern. Ich bin verpflichtet, meinen Hörern eine geordnete Geschichte zu bieten. Wenn jemand zum Tode verurteilt worden ist, muss man wissen, wer zum Tode verurteilte. Ich möchte dieses Gericht lieber nicht ins Spiel ziehen. Vergreifen Sie sich nicht an den Gesetzen der Dramatik, mein Herr? Schön. Wen schlagen Sie vor? Welche Frage? Irgendein hohes Gericht. Gut. Das hohe Gericht. Fangen wir noch einmal an. Wer sind Sie? Sie sollen nicht fragen. Was wollen Sie von mir in dieser Nacht? Das werden Sie sehen. Sie sind ein Dieb? Nein. Warum sind Sie gekommen? Um Ihnen zu sagen, dass Sie zum Tode verurteilt worden sind. Sie kommen in der Nacht zu mir und sitzen an meinem Bett. Ich kenne Sie nicht und Sie sagen, dass ich zum Tode verurteilt worden bin. Es ist so. Wer hat mich zum Tode verurteilt? Das hohe Gericht. Weshalb? Ein Mensch wurde getötet. Was kümmert mich dieser Mensch? Ich habe nicht getötet. Ich habe getötet. Sie sind ein Mörder. Ich bin ein Mörder. Dann müssen Sie sterben. Das hohe Gericht bestimmte, dass es Ihnen zukomme, meine Schuld zu tragen und für mich zu sterben. Ein Irrtum. Das hohe Gericht pflegt sich nicht zu irren. Ich bin unschuldig. Noch haben Sie mein Gesicht nicht gesehen, dass Sie so sprechen. Denn es ist zwischen Ihnen und der Lampe. Ich ergreife das Licht und stelle es auf den Tisch. Nun fällt der Schein auf mein Antlitz. Mein Gott! Sie dürfen sich nicht fürchten. Ich sehe mich. Ich sehe mein Gesicht und meinen Leib. Ich bin Ihr Doppelgänger. So habe ich die Augen im Antlitz. So bewegt sich mein Mund und so bewegen sich meine Hände über meine Stirn. Ihre Stimme zittert. Nehmen Sie das Licht fort. Nehmen Sie es fort. Ich könnte mich in Ihnen hassen. So sehr verachten Sie sich. Nehmen Sie das Licht fort. Bitte. Wie haben Sie mich gefunden? Das hohe Gericht schickte mich. Das hohe Gericht, immer wieder das hohe Gericht. Es schickte mich, Sie auszuliefern an die, die das Urteil vollziehen werden. Ich bin unschuldig. Wir sind alle des Todes schuldig. Ich habe nicht getötet. Ich habe getötet. Was kümmert mich Ihre Tat? Was kümmert mich Ihre Schuld? Warum soll ich büßen für das, was Sie getan haben? Sie hätten meine Tat begangen, wenn Sie versucht worden wären, wie ich versucht wurde. Meine Schuld ist Ihre Schuld. Wir sind gleich an Gesicht, gleich an Leib, gleich in unserer Seele und gleich in unserem Keim. Sie gestatten, den Gang der Handlung zu unterbrechen. Sie tun dies in einem Augenblick, in welchem es mir schwerfallen würde, weiterzufahren. Der Doppelgänger handelt im Namen des Hohen Gerichts? Möglich. Er redet ständig davon. Sie haben ihm selbst das Stichwort geliefert. Es muss deutlich werden, ob dieses Hohe Gericht wirklich oder nur eine Erfindung des Doppelgängers ist. Das ist mir gleichgültig. Sie weichen mir aus. Ich kann nur sagen, dass es in unserer Geschichte wirklich ist. Ich will es genauer wissen. Sie sind ein Pedant. Nein, aber ein Regisseur. Nun gut, denken wir uns ein kleines Rokokoschlösschen mit vielen Stuckaturen und einem Gerichtssaal, in welchem es eine etwas kitschige Statue der Gerechtigkeit gibt, alles halb versunken in einem weiten Park mit hohen Bäumen, Zedern, Akazien, Fichten, zwischen denen die schwarzen Automobile der hohen Richter stehen, wenn das Gericht einmal tagt. Irgendwo das Hämmern eines Spechts, irgendwo das Rufen eines Kuckucks am Abend, irgendwo etwas Sonnenschein und das Silber eines Springbrunnens. Wie im Traum. Wie im Traum. Und dies Hohe Gericht hat den Mann zum Tode verurteilt? Das scheint so. Weil alle Menschen des Todes schuldig seien? So eine Behauptung. Na, diesen Satz kann man doch nicht wörtlich nehmen. Das Hohe Gericht nimmt ihn wörtlich. So. Und wie denken Sie sich die Handlung weiter? Ich muss gestehen, dass sie mir erst in großen Zügen deutlich ist. Ich denke mir, dass bald Männer in das Haus dringen und den Mann im Namen des Hohen Gerichts verhaften. Und der Doppelgänger? Ist verschwunden. Die Männer führen den Mann ins Gefängnis. Er versichert, unschuldig zu sein, aber sie zucken die Achseln, er protestiert, man hört nicht auf ihn. Er wird sich einen Rechtsanwalt nehmen. Die Rechtsanwälte lehnen die Übernahme seines Falles ab, da seine Schuld deutlich, das Urteil gefällt und die Behauptung, ein Doppelgänger habe den Mord begangen, nun doch zu billig sei. Dann weiß nur das Hohe Gericht und er, dass es einen Doppelgänger gibt. Niemand anders weiß es. Er wird sich ans Hohe Gericht wenden. Ans Hohe Gericht kann man sich nicht wenden. Sie flößen mir über diese Institution eine merkwürdige Meinung ein. Ich kann es nicht ändern. Der Mann wird unter so empörenden Zuständen des Rechts in diesem Lande die Beteuerung seiner Unschuld fortsetzen. Immer wieder schreit der Mann in die Nacht seiner Zelle, dass er unschuldig sei. Ich bin unschuldig. Ich kann nur sagen, dass ich unschuldig bin. Ich weiß, dass ich keinen Glauben finde und dass die Ohren meiner Richter ohne Gefühl sind, wie die Wände meines Kerkers. Aber ich bin unschuldig. Ich bin ein Mensch wie jeder. Ich stehe am Morgen auf und schleppe mich durch den Tag. Verdiene, um zu essen, esse, um zu verdienen und freue mich, wenn es Stunden gibt, in denen Freude glänzt. Warum ich hier bin, zwischen diesen kahlen Wänden aus Stein, ich will es nicht mehr wissen. Ich kann nur sagen, dass ich unschuldig bin und nicht getötet habe. Wie könnte ich töten? Wie könnten meine Hände töten, die nie anderes getan haben als die Arbeit, die mich nährte? Ich weiß, dass jeder, der mich hört, glauben muss, ich sei ein Schwindler oder ein Feigling oder ein armer Irrer. Ich bin unschuldig. Mein Gott, ich bin unschuldig. Ich muss diesen Satz immer wieder in die Nacht hineinbrüllen. Ich bin unschuldig. Um mich an diesem Wort aufzurichten, mein Recht zu verteidigen vor Gott und den Richtern. Ich bin unschuldig. Der Mann hat Recht. Das sieht jeder, dass der Mann Recht hat. Die Nacht kommt, die der Morgen seines Todes vorangeht. Er liegt auf seiner Pritsche, das Gesicht gegen die Türe gerichtet, die sich öffnet. In dem schwarzen Viereck erblickt er den Doppelgänger, der sich langsam aus der Nacht löst. Sie sind noch einmal zu mir gekommen. Ich bin wieder bei Ihnen. Was wollen Sie noch von mir, wenn ich doch sterben muss? Die beiden sprechen zu pathetisch, zu viel Gefühl. Zu pathetisch? Zu viel Gefühl? Sie sollten nüchtern und klar sprechen. Es geht um die Sache, nicht um Ihre Gefühle. Wie Sie wollen. Sie werden sprechen, als ging es um irgendein Bankgeschäft. Sie sind noch einmal zu mir gekommen. Ich bin wieder bei Ihnen. Was wollen Sie noch von mir, wenn ich doch sterben muss? Ich bin gekommen, das Bekenntnis Ihrer Todesschuld zu hören. Ich muss sterben. Ich kann mich nicht wehren. Aber ich werde noch im Sterben schreien. Ich bin unschuldig. Sie bestehen darauf, unschuldig zu sein? Ich habe nicht getötet. Sie lösen meine Fesseln. Stehen Sie auf. Wohin führen Sie mich? Was kümmert Sie das? Warum haben Sie die Macht, meine Fesseln zu lösen? Ich handle im Namen des Hohen Gerichts. Kommen Sie mit. Durch den Gang. Die Treppe hinab. Wir gehen die Treppe hinab und niemand hält uns auf und kein Wärter sieht uns. Was will das Hohe Gericht von mir? Da Sie sich unschuldig betrachten, hat das Hohe Gericht Sie mir übergeben. Wir gehen über den Hof und das große Tor öffnet sich von selbst. Wir betreten die Einsamkeit der Straßen, der Plätze. Und Sie sollen noch in dieser Nacht erkennen, dass Sie des Todes schuldig sind. Wie soll ich das erkennen? Sie werden einen Menschen töten. Nein, ich bin kein Mörder. Was wissen Sie von dem, was in Ihnen verborgen ist? Wer kennt sich selber? Sie werden nach eigenem Willen handeln und zum Mörder werden. Wen werde ich töten? Wollen Sie das wissen? Ich will es wissen. Sie werden mich töten. Nie. Nie werde ich einen Menschen töten. Bei dieser Nacht und bei diesem Himmel schwöre ich, nie werde ich einen Menschen töten. Was haben Sie in Gedanken erwogen, als ich Ihre Zelle betrat? Wie können Sie das wissen? Ich kenne Ihre Gedanken. Ich kenne Sie. Nun, erzählen Sie doch weiter, Herr Hörspielautor. Der Mann folgt seinem Doppelgänger, der ihn durch einsame Gassen führt, mitten durch die große Stadt, durch verlassene Parkanlagen und durch Steile, die der Mann noch nie gesehen, von denen noch nie gehört hat. Die Häuser sind altertümlich, mit merkwürdigen Giebeln, die sich mit scharfen Zacken vom Himmel abheben, und mit gotischen Spitzbögen, die Fronten mit seltsamen Zeichen bemalt. Doch sind die Gassen leer, und nur der Widerhall ihrer Schritte ist um die beiden. Sie betreten ein Haus in einer kleinen, gewundenen Gasse. Die Häuser sind grau und verwittert, und der Mann sieht an ihnen Spuren einer Zeit, von der wir kaum Kunde besitzen. Die Fenster sind leer oder mit Fellen verhängt. Das Haus aber, das sie betreten, besitzt gegen die Gasse keine Fenster, obgleich es die größte Fassade hat, die ohne Schmuck sich als dumpfe, vermoderte Fläche über die Gasse neigt, nur unterbrochen von einer Türe, die nieder ist und breit, gleich einem Joch, da die Schwelle sich unter der Höhe der Gasse befindet. Wie im Traum. Immer wieder wie im Traum. Vorsicht! Achten Sie darauf, dass Sie nicht fallen. Wo sind wir? Wir sind mitten im Herzen der Stadt. Ich schließe die Türe wieder. Es ist dunkel. In der Halle ist Licht. Nur einige Schritte. Und Sie werden das Licht sehen. Ist das Ihr Haus? Es ist mein Haus. Treten Sie in die Halle ein. Ein großer Tisch aus schwerem Holz mit glatter Fläche. Und dunkle Bilder an den Wänden. Es geschieht selten, dass einer seinen Mörder willkommen heißt. Ich heiße Sie willkommen. Ich bin in Ihrer Gewalt. Ich bitte Sie, die Treppe nach oben zu sehen. Die Treppe endet in einer Empore, die sich im Dunkel verliert. Jemand erwartet Sie dort. Ich sehe eine Frau, die langsam aus dem Dunkel tritt. Sie steht. Steht unbeweglich oben an der Treppe und schaut nach Ihnen. Sie schaut mitten in mein Gesicht. Ist sie nicht schön? Sie ist schön. Sie winkt Ihnen. Was will sie von mir? Fragen Sie nicht. Gehen Sie zu ihr hinauf. Ich werde hier unten sein, an diesem Tisch, und die Hände auf seine Fläche legen und warten. Gehen Sie zu ihr. Wenn Sie es sagen. Wer sind Sie? Sie werden mich entschuldigen, wenn ich unterbreche, Herr Regisseur. Warum gerade jetzt? Die Stimme der Frau denke ich mir anders. Anders? Die Stimme ist zu mädchenhaft. Ich denke sie einer letzten Verzweiflung entsprungen und sehr zwingend. Ich werde Ihnen eine solche Stimme zur Verfügung stellen. Ich danke Ihnen. Hören Sie. Wer sind Sie? Ich bin ein Mensch, wie es viele gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist nichts, worin ich besser wäre und nichts, worin ich schlechter wäre. Aber dennoch ist großes Unglück über mich gekommen. Ich soll büßen für eine Schuld, die nicht meine ist, und ich soll des Todes sterben für eine Tat, die ich nicht begangen habe. Ich bin eine Frau, wie es viele gibt auf dieser Erde und unter diesem Himmel. Ich bin schön, und wenn ich über die Straße gehe, sehen die Männer nach mir. Ich habe geliebt, aber die Liebe hat mich getötet. Und der Mann, den ich liebte, hat mich zerbrochen. Ich gehe und weiß nicht, wohin. Ich lebe und weiß nicht, für wen. Meine Hände sind leer und meine Augen sind blind. Der Kuss, den ich gebe, verführt. Das Wort, das ich sage, verdammt. Die Tat, die ich sähe, richtet. Was wollen Sie von mir? Ich werde Ihnen die Hand geben und Sie führen. Wo sind wir? Wir sind in meinem Zimmer. Ich werde eine Kerze anzünden, so sehen Sie mein Gesicht und ich das Ihre. Ich sehe Ihr Gesicht und Ihre Haare im Licht der Kerze und Ihren Hals und das Kleid, das in weite Falten fällt. Warum schlagen Sie die Augen nieder, wenn ich Sie anschaue? Ich bitte Sie, mir zu sagen, was von mir verlangt wird. Wissen Sie das nicht? Ich weiß es nicht. Kommen Sie her zu mir. Ganz nahe her zu mir. Küssen Sie mich. Ich habe Sie geküsst. Wissen Sie nun, was ich von Ihnen will? Sie sind sein Weib. Ich bin sein Weib. Er hat getötet, weil er Sie liebt. Ich habe ihn dazu gezwungen. Nun verlangen Sie von mir, dass ich ihn töte. Ich verlange es. Ich bin kein Mörder. Sie haben mich geküsst. Warum soll er sterben? Er liebt nur sich. Sie sagten, dass Sie ihn gezwungen hätten, einen Mord zu begehen. Ich konnte ihn zwingen, weil er nur sich liebt. Sie lieben ihn. Ich liebe ihn. Warum verlangen Sie dann von mir, dass ich ihn töte? Kann ich das wissen? Weiß ich, warum wir uns küssten und warum ich dies alles sage, warum ich bin und warum diese Kerze brennt und ihr Gesicht im Licht der Kerze ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er sterben muss und dass Sie ihn töten müssen. Was soll ich tun? Sie gehen hinunter zu ihm. Ich werde zu ihm hinuntergehen. Sie werden bei ihm sitzen und die Hände wie er auf den Tisch legen und mit ihm sprechen. Ich werde es tun. Dann werde ich herunterkommen und bringen, was er verlangt. Zwei Gläser und Wein in einer Kanne und Brot auf einem Teller. Wein und Brot. In dem einen Glas wird Gift sein. Staub, der kaum den Boden deckt. Ich werde Sie erwarten. Nun geht er also hinunter zu seinem Doppelgänger. Er geht hinunter zu ihm, der am hölzernen Tisch sitzt in der großen Halle mit den dunklen Bildern. Ich möchte doch bemerken, dass mich die Art und Weise, mit der Sie vorgehen, befremdet. Ich bin kein Dichter, Herr Hörspielregisseur. Ich bin kein Kunstrichter, Herr Hörspielautor. Es scheint mir nur gewagt, die Gestalten so auftreten zu lassen, wie Sie es tun. Wie aus dem Nichts stehen Sie da. Und wir hören Ihre Stimmen, als kämen Sie aus dem Nichts. Nicht Ihren Namen und nicht, wie Sie leben. Ihr Schicksal wird nur angedeutet und das Angedeutete nicht aufgehellt. Sie möchten mehr über meine Gestalten erfahren? Man soll mit der menschlichen Neugier rechnen. Ich gebe zu, dass es mir nicht schwerfallen würde, Namen zu erfinden und die Schicksale aufzuhellen. Doch bin ich der Ansicht, dass dies meiner Absicht schaden würde. Was ist Ihre Absicht? Ein Gleichnis zu erzählen. Das Gleichnis vom Manne, dem Unrecht geschah? Ja. Sie werden nun verstehen, warum nicht wichtig ist, was sonst wichtig wäre. Jeder von uns könnte der Mann sein, dem sein Doppelgänger begegnet. Zugegeben. Aber auf Namen sollten wir dennoch nicht verzichten. Sind Sie mit dem Namen Meier für den Mann einverstanden? Das ist kein Name für ein Hörspiel. Ach, nun, Pedro? Besser. Das klingt wenigstens verfremdet. Für den Doppelgänger Diego? Einverstanden. Und Ines für die Dame? Gut. Erzählen Sie weiter. Ich sah Sie die Treppe heruntersteigen. Ihr Gesicht sah ich und Ihre Hand gespreizt über dem Geländer. Sie kommen von meiner Frau. Nehmen Sie Platz. Ich danke Ihnen, Diego. Nun? Ich habe mit Ines gesprochen. Sie verlangt, dass Sie mich töten. Sie verlangt es. Dann werden Sie tun müssen, was sie verlangt. Ich sehe keinen Ausweg. Es gibt keinen. Ich höre Ihre Schritte schon die Treppe herunterkommen. Sie wissen, was diese Schritte bedeuten. Werden Sie mit mir trinken? Ich werde mit Ihnen trinken. Du kennst meinen Gast, Ines? Du hast ihm mit der Hand ein Zeichen gegeben und er ist zu dir gekommen. Ich bin oben an der Treppe gestanden und er ist gekommen, die Stufen hinauf und über den Gang in mein Zimmer. Er sagte mir, was du von ihm verlangt hast. Du hast diesen Mann in dein Haus geführt, damit ich es von ihm verlange. Es ist so. Du rechnest und deine Rechnung stimmt. Auch die Rache hast du aus meinen Händen genommen. Nun ist alles dein Wille, dein Verbrechen und dein Tod, deine Schuld und deine Sühne. Dieser Wein und dieses Brot ist alles, was ich dir noch geben kann. Schenken Sie ein, mein Herr. Sie sind mein Henker. Es ist an Ihnen, mir das Glas zu geben, aus dem ich trinken soll. Schenken Sie ein! Geben Sie ihm das Glas, aus dem er trinken soll. Es ist soweit. Ein Schuss ist gefallen? Aufgeregt, Herr Hörspielregisseur? Wieso ein Schuss, Herr Autor? Als Ines gesprochen hatte, hielt Pedro eine Waffe in den Händen. Eine Waffe? Die er in der halboffenen Tischschublade gesehen hatte. Er hat auf den Doppelgänger geschossen? Er hat auf Ines geschossen. Auf die Frau? Er richtete die Waffe langsam auf die Frau und wie der Schuss sich löst, sinkt das Weib in die Arme Diegos zurück. Ich verstehe nicht. Warum tötet Pedro die Frau? Es ging doch aus der Geschichte hervor, dass er seinen Doppelgänger töten sollte. Er tötete Ines. Der Doppelgänger und Pedro heben die Tote empor und tragen sie durch die Halle auf eine Bank, die sich in einer Nische unter einem Bild befindet. Sie stehen beide vor der Toten und schauen auf sie, die still vor ihnen liegt mit weißem Gesicht und weißen Händen. Und irgendwo durch ein Fenster fällt das erste Grauen des Morgens. Sie ist tot. Ich habe getötet. Sie haben getötet, weil Sie nicht töten wollten. Sie wurden zum Mörder aus Furcht, ein Mörder zu werden. Auch Sie haben sich verrechnet. Ich habe mich nicht verrechnet. Was wollen Sie damit sagen? Ihre Tat war mein Wille und Ihr Verbrechen mein Gedanke. Das Weib musste sterben, denn es war der Grund des Verbrechens, das ich begangen habe. So bin ich nur ein Werkzeug gewesen. Das Beil, mit dem ich getötet habe. Sie können gehen, ich brauche Sie nicht mehr. Sie sind ein Teufel. Nein, aber ich kenne die Menschen. Ich kenne auch Sie. Ich kann gehen. Bitte? Wohin? Das hohe Gericht wird mich verhaften. Natürlich, Sie sind ein Mörder. Wir werden diesen Wein zusammen trinken, bevor ich gehe. Wie? Sie wollen trinken? Ja. Draußen steigt der Morgen herauf über die Stadt, mein Herr. Darauf wollen wir trinken. Und? Herr Autor? Der Mann, den wir Pedro nennen, steht vor seinem Doppelgänger Diego, der sich wieder an den Tisch gesetzt hat. Er schaut ihn an. Dann setzt er sich an den Tisch, auf dem die beiden Gläser sind, und die Kanne mit dem Wein, die er mit sicherer Hand fasst, erfüllt die Gläser. Sie trinken? Sie trinken? Sie trinken beide. Diego schaut Pedro an, schweigend, lange, mit unbeweglichen, drohenden Augen, bis seine Hand auf einmal das Glas entfällt und am Boden zerspringt. Er neigt sich über den Tisch und sinkt zusammen, den Kopf zwischen den Händen, die ruhig liegen. Er scheint tot zu sein. Pedro ist aufgesprungen. Die Kerzen sind niedergebrannt, die weißen Wände erloschen und auf dem Tisch und auf dem Boden liegt der Wein in schwarzen Lachen. Da richtet sich der Doppelgänger von Neuem hoch, wenn auch mühsam und keuchend, und lehnt sich nach hinten in den Sessel. Sein Antlitz ist wie immer mit klaren, steinernen Augen. Pedro umfängt den Sterbenden mit beiden Armen und schreit ihm ins Ohr, während von irgendwoher immer mächtiger, immer bedrohlicher ein milchiger Morgen hereinflackert. Sagen Sie die Wahrheit, Mann. Sagen Sie die Wahrheit. Der Morgen ist da. Nicht wahr? Hören Sie denn nicht? Hören Sie denn meine Stimme nicht? Mein Tod ist leicht. Und ich höre, was Sie fragen. Wenn auch wie von Ferne. Wussten Sie, dass ich Sie töten werde? Wussten Sie das? Ich habe es Ihnen gesagt. Warum haben Sie mich dann befreit, wenn Sie alles wussten? Es tut nicht gut, die Wahrheit zu wissen. Ich will sie wissen. Ich kam in dieser Nacht in Ihre Zelle, um für Sie zu sterben. Aber Sie haben meine Schuld nicht auf sich genommen. Ich habe Ihre Schuld nicht auf mich genommen. Wenn Sie dies getan hätten, wären Sie frei gewesen. Frei? Im Namen des Hohen Gerichts. Ich wäre gerne für Sie gestorben. Dies hatte das Hohe Gericht bestimmt? Sein Wille. Sie sagen die Wahrheit. Sie haben sie gewollt. Und nun habe ich getötet. Ines und mich. Ich trank vom Wein, den sie mir gaben. Was sind Sie für ein Mensch? Was für ein Mensch? Ein Mensch wie Sie? Nichts weiter? Er stirbt? Er stirbt, Herr Hörspielregisseur. 2 Morde in 10 Minuten. Hier im Kino. Sie machen Fortschritte, Herr Hörspielautor. Aber Sie wünschten etwas Handfestes. Und Pedro erwacht. Wie meinen Sie das? Alles war nur ein Traum. Wieso? Die Einsamkeit seiner Seele, der Abgrund des Schlafs, in den er versunken war, die weite Hügellandschaft, sich irgendwo in trostlose Gebirge und dämmerhafte Seen verlierend, wie Sie sich auszudrücken beliebten, die verlorene Großstadt mit altertümlichen Häusern und merkwürdigen Giebeln, alles überglänzt von einem halbierten Mond, Kulissen einer Nacht, aus der man schreckhaft erwacht. Wie im Traum waren Ihre Worte. Immer wie im Traum. Wie im Traum, gewiss. So kam alles dem Manne vor. Doch das stille, weiße, tote Weib in der Nische unter dem dunklen Bild und sein Doppelgänger zusammengesunken im Sessel am hölzernen Tisch, die blieben auch in der Fülle angeschwemmten Lichts. Was wollen Sie damit sagen? Der Mann ging hin an diesem Morgen, der mächtig und silbern über der Stadt hing, und stellte sich dem Gericht. Er bekannte sich schuldig. Es war kein Traum? Es hat sich nie um einen Traum gehandelt. Ich protestiere, Herr Autor. Der Morgen mag noch so silbern und noch so mächtig über der Stadt hängen, und ich wette, gleich kommen Sie noch mit der plötzlich freischwebenden Sonne. Eine billige Attrappe von etwas Nebel und Licht genügt nicht, den Schluss zu verherrlichen, den Sie Ihrer Geschichte geben wollen. Wenn der Mann erwacht wäre, wenn alles nur ein Traum gewesen wäre, Wären Sie zufrieden gewesen? Das wäre wenigstens eine Lösung. Im Traum ist alles erlaubt, auch das Ungerechte. Ist das Gruseln legitim? Wenn Sie aber die Geschichte, die Sie mir da erzählt haben, aus dem Traum in die Wirklichkeit ziehen wollen, wird sie eine ärgerliche Geschichte. Es ist mein Prinzip, ärgerliche Geschichten zu erzählen. Dem Manne, den wir Diego genannt haben, ist Unrecht geschehen. Sie meinen nicht Diego, Sie meinen Pedro. Es ist mir gleichgültig, wie der Mann heißt. Ich war auch immer der Meinung. Es geht mir um die Sache, nicht um Namen. Ich gebe zu, dass der Mann zum Mörder wurde und dass er schuldig geworden ist. Wir müssen jedoch die Hintergründe betrachten und müssen sagen, dass er unschuldig zum Mörder wurde. Er beging ein Verbrechen, weil er eine Schuld nicht auf sich nahm, die nicht die seine war. Was von ihm verlangt wurde, konnte nicht verlangt werden. Seine jetzige Schuld kann das Unrecht nicht aufheben. Ich will mit dem Mann sprechen, er wird mir Recht geben. Sie wollen mit ihm sprechen? Bin ich nicht der Regisseur? Sie haben recht, Sie sind der Regisseur. Sagen Sie mir, wo ich den Mann sprechen kann. Bitte. Als der Doppelgänger starb, erhob sich der Mann und wandte sich gegen die Türe, die er unverschlossen fand. Er verließ das Haus und eilt nun durch die Stadt. Ich habe getötet! Hört ihr Menschen! Ich habe getötet! Ich bin schuldig! Ich bin des Todes schuldig! Denn ich habe eine Frau getötet und einen Mann. Ich habe getötet! Ich muss immer wieder schreien, ich habe getötet! Er eilt durch die Straßen der Stadt, die Hände zum Himmel gereckt und die Augen weit geöffnet. Ich erwarte ihn an der Straßenecke, Herr Autor. Er taucht vor Ihnen auf, Herr Hörspielregisseur, aus den Schleiern von Licht und Nebel, und Sie sehen sein Gesicht. Sprechen Sie ihn nun an. Warten Sie! Ich bitte, warten Sie! Wer ruft mich? Ein Freund! Was wollen Sie von mir? Ich muss mit Ihnen reden. Ich habe getötet. Ich habe Ihnen nichts anderes zu sagen, als ich allen gesagt habe. Ich bin schuldig. Ich habe Sie an dieser Straßenecke erwartet, damit Sie wissen, dass ich zu Ihnen stehe. Ich werde Sie bis zum Letzten verteidigen. Wir werden viel erreichen, denn Sie sind unschuldig. Ich brauche keine Hilfe. Sie sind verwirrt. Das Unglück ist über Sie gekommen und hat Sie verwirrt. Wenn Sie nachdenken, wird Ihnen deutlich, dass Sie unschuldig sind. Zwar leugnen wir nicht, dass eine gewisse Schuld an Ihnen haftet, doch berücksichtigen wir das Vorgehen des Hohen Gerichts und das ungerechte Todesurteil, das über Sie gefällt wurde. Wir wissen, dass Sie durch dieses Unrecht zum Verbrechen gezwungen wurden. Ich werde mich dem Hohen Gericht unterwerfen. Das Hohe Gericht ist ungerecht. Es hat schon von vornherein gegen Sie entschieden. Ich sehe heute, dass es recht hatte. Niemand kann auf eine Schuld hin zum Tode verurteilt werden, die er nicht beging. Ich war ein Mörder, ohne zu töten. Ich war des Todes schuldig, ohne ein Verbrechen begangen zu haben. Das ist ungerecht. Vom Menschen aus gesehen ist das ungerecht. Ich habe es aufgegeben, vom Menschen aus zu sehen. Was von Ihnen in jener nächtlichen Stunde im Gefängnis verlangt wurde, kann von keinem Menschen verlangt werden. Wurde von mir mehr verlangt als Glaube? Glaube? Glaube an die Gerechtigkeit des Hohen Gerichts. Wenn Sie jetzt glauben, das Hohe Gericht habe Recht, müssen Sie sich aufgegeben haben. Ich habe mich aufgegeben. Gerade jetzt müssen Sie weiterkämpfen. Es ist morgen, mein Herr. Gewiss. Es ist morgen. Der Bote des Hohen Gerichts wartet am Ende der Gasse. Ein schäbiger Polizist. Er wird mich zu meinen Richtern führen. Sie wollen sich dem Hohen Gericht ergeben? Es gibt nichts Schöneres, als sich ihm zu ergeben. Nur wer seine Ungerechtigkeit annimmt, findet seine Gerechtigkeit. Und nur wer ihm erliegt, findet seine Gnade. Nun, Herr Hörspielregisseur? Der Kerl geht, er läuft davon. Sie wundern sich darüber? Es ist schändlich. Er glaubt, das Hohe Gericht sei ein gerechtes Gericht. Und Sie? Ich kann mir nicht leicht etwas Grausameres denken als dieses Gericht. Weil Sie nicht an seine Gerechtigkeit glauben. Sie glauben daran? Sie wollen mir durch diese Geschichte die Gerechtigkeit des Hohen Gerichts beweisen? Das Hohe Gericht haben Sie ins Spiel gebracht, nicht ich. Umso besser. Nun haben wir wenigstens etwas, das wir anklagen können und stehen nicht irgendeinem nebelhaften Gott gegenüber oder was sonst ihr Schriftsteller uns als letzten Ausweg anzupreisen pflegt. Die letzte Instanz ist vorhanden in einem Rokokoschlösschen, mitten in einem weiten Park, wie ich mich erinnere, mit hämmernden Spechten und einem Kuckuck am Abend. Ich bitte Sie, mich dorthin zu führen. Sie wollen wirklich? Ich pflege die Schriftsteller immer beim Wort zu nehmen. Ich kann sie nicht hindern. Wir stehen im Park. Wir stehen im Park. Irgendwo das Rufen des Kuckucks, ein hämmernder Specht. Seltsam zu dieser Tageszeit. Alles halb versunken. Zedern, Akazien, Fichten, die schwarzen Automobile der hohen Richter dazwischen. Nun etwas Sonnenschein, nun das Silber eines Springbrunnens und jetzt das Rokokoschlösschen. Verschnörkelt, überladen, die Fassaden voller Putten, Götter, Nymphen, reichlich kitschig. Das Schlösschen, in welchem nun der Mann und der schäbige hinkende Polizist verschwinden. Die hohen verrosteten Türflügel des Hauptportals haben sie offen gelassen. Folgen wir ihnen. Kommen Sie. Eine steinerne Treppe, ausgehöhlt von den unzähligen Tritten der Schuldigen, die über sie stiegen. Weite Wände, verblassten, schnörkelhaften Fresken, leere Korridore, in denen sinnlos unsere Schritte verhallen, der Gerichtssaal endlich mit der verwitterten Statue der Gerechtigkeit. Leer. Alles leer. Keine Richter. Kein Angeklagter, nur ein Fenster, das auf und zu klappt im Wind mit verstaubten Scheiben. Wo wir auch suchen, wohin wir auch gehen, in diesen Gängen und Sälen voll Gips, zerschlissenen Tapeten und morschen Böden, wird alles leer sein. Und damit soll ich mich zufrieden geben? Damit müssen wir uns zufrieden geben. Das ist der Friedrich Dürrenmatt in der Rolle vom Autor in seinem eigenen Hörspiel «Der Doppelgänger». In weiterer Rolle haben Sie den Siegfried Wischniewski gehört, den Hans-Ernst Jäger und die Anneliese Römer. Und als Regisseur, der Regisseur von dieser Produktion, der Gustav Burmester. Das war ein Hörspiel aus dem Jahr 1960 vom Norddeutschen und vom Bayerischen Rundfunk.